ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسوك بيت الله دم هاندا بلتن إن بتن بم هلفة إن بتن بم فقيبو إذا فن الله غش كلايته دس غش كلايته ونيمت فتن إغلايتن كن Wer von Allah irregeleitet wird, ist irregeleitet, niemand wird ihn recht leiten können. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute, inshallah, liebe Geschwister, sind wir im 42. Hadith. Das ist ein Hadith von Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, folgendes gesagt hat. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein Hadith von Anas ibn Malik, den er über den Propheten s.a.w. berichtet. Allerdings ist es ein Hadith Qudsi. Der Prophet s.a.w. sagt, Allah Ta'ala sagte folgendes. O Sohn Adams, solange du mich anflehst, solange du Dua zu mir machst und solange du Hoffnung auf mich hast, werde ich dir vergeben, was von dir ist, und ich werde es nicht beachten. O Sohn Adams, selbst wenn deine Sünden so viele wären, dass sie zum Himmel hochreichen, wenn du dann mich am jüngsten Tag antriffst und mir nichts beigesellt hast, dann werde ich dir vergeben. O Sohn Adams, wenn deine Sünden so viel wären, dass sie bis zum Himmel hochragen und du mich dann um Vergebung bitten würdest, dann würde ich dir vergeben. O Sohn Adams, selbst wenn du so viele Sünden am Tag der Auferstehung bringen würdest, die Erde füllen würden und du mich antreffen würdest, ohne mir etwas beigesellt zu haben, dann werde ich dir am Tag der Auferstehung mit ebenso viel Vergebung entgegnen. Dieser Hadith ist ein Hadith von Imam al-Tirmidhi überliefert und er sagte Hassan und Gharib. Erst noch einmal, Anas ibn Malik berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. Allah Ta'ala sagte, O Sohn Adams, und mit Sohn Adams ist der Mensch gemeint, und auch wenn es Sohn heißt, gemeint es alle seine Kinder. Weil auf Arabisch kann man das, die Kinder natürlich auch im Deutschen beinhalten, sowohl die Männer als auch die Frauen. Also als würde Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Mensch, wenn du oder solange du mich anflehst, solange du Dua machst und solange du Hoffnung auf mich hast, werde ich dir vergeben, egal was du gemacht hast, oder ich werde für dir vergeben, was du getan hast, und ich werde das nicht beachten, was du getan hast. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir im ersten Fall, die erste Sache, die wir daraus lernen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala vergibt die Sünden, solange man ihn um Vergebung bittet. Dua zu machen, Allah subhanahu wa ta'ala, Dua heißt jemanden, Dua machen heißt anrufen, heißt mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Solange du Dua machst zu Allah subhanahu wa ta'ala und ihm um Vergebung bittest, wird er dir deine Sünden vergeben. Sobald du aufhörst, Allah um Vergebung zu bitten, wird er dir eben deine Sünden vielleicht nicht mehr vergeben. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, weist also darauf hin, dass Allah um Verzeihung zu bitten, ist einer der Gründe, dass Allah die Sünden vergibt. Es gibt verschiedene Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala Sünden verzeiht. Wenn jemand den Islam annimmt, Allah verzeiht einem Sünden. Wenn man Hijra macht, Allah verzeiht einem Sünden. Wenn man Hajj macht, Allah verzeiht einem Sünden. Wenn man gute Taten macht allgemein, Allah subhanahu wa ta'ala lässt es gleich dadurch schlechte Taten aus, die man gemacht hat. Und eine Möglichkeit ist, dass man Dua macht und sagt, O Allah, vergib mir. O Allah, verzeih mir. O Allah, erbarme dich meiner. O Arabisch, Rabbi ghfirli, oder Rabbi rhamni, Rabbi sturni, und so weiter. Das sind alles verschiedene, oder Astaghfirullah, sind alles verschiedene Möglichkeiten, wie man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten kann. Und am besten ist natürlich immer so, dass man Allah so um Vergebung bittet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn um Vergebung gebeten hat. Und das sind verschiedene Ausdrücke, die überliefert worden sind. Und eine davon, eine weitere auch Möglichkeit, wie man Allah um Vergebung bittet, ist, dass man La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sagt. Denn wenn man das 10-mal sagt, dann werden einem auch mindestens 10 gute Taten oder sogar 10-fach aufgeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht einem auch 10 Sünden, die man begangen hat. Und es ist so, als hätte man 4 Sklaven befreit. Und deswegen, es gibt viele verschiedene Gründe, Alhamdulillah, wie man Sünden vergeben. Auch eine weitere Möglichkeit ist, dass man Wudu macht. Auch hat einmal Uthman radiallahu ta'ala anhu Wudu vorgemacht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Danach hat er gesagt, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er so ähnlich Wudu gemacht hat wie ich gerade. Und er hat gesagt, wer so macht Wudu, so ähnlich wie ich gemacht habe Wudu, und danach 2 Rakaat verrichtet, ohne dass er dabei etwas anderes bedenkt oder über ein anderes Thema spricht, sondern sich voll konzentriert auf das, was er gemacht hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine vergangenen Sünden alle vergeben. Das sind alles, liebe Geschwister, Ursachen, die man, wenn man sie umsetzt, dann vergibt einem Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden. Und der entscheidende Punkt ist eben der Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen und einem nichtgläubigen Menschen, zwischen einem Muslim und einem Kafir, ist, dass der Muslim die Hoffnung niemals aufgibt. Und Allah sagt aber im Koran, dass nur die ungläubigen Menschen die Hoffnung auf Allahs Vergebung, auf Allahs Barmherzigkeit aufgeben. Und deswegen, das ist auch, warum? Weil der gläubige Mensch, Alhamdulillah, egal wie viele falsche Sachen er gemacht hat, er weiß, dass es einen Gott gibt und er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden vergibt. Und das Einzige ist, man muss es ihm darum bitten. Weil der Shaitan, der spielt sein Spiel und versucht einen natürlich dazu zu bringen, nicht Allah um Vergebung zu bitten. Er sagt dir, du hast doch diese Sünde gemacht und du hast sie absichtlich gemacht und du hast sie öfter schon gemacht. Hör auf, sei kein Heuchler, bitte nicht um Vergebung, sondern sei ehrlich zu dir selbst, hör auf dem auf und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala immer um Verzeihung bittet. Denn was heißt eigentlich Allah um Verzeihung bitten? Im Deutschen hat das eine Bedeutung, im Arabischen hat es eine andere, also eine tiefgründigere, wenn man so sagen kann. Weil es immer sehr wichtig, liebe Geschwister, dass man schaut, was die Worte in Wirklichkeit bedeuten, damit man auch das Wort besser versteht. Wie heute in der Khutbah haben wir ein Wort kennengelernt auf Arabisch, das heißt Ta'a. Das Wort Ta'a, haben wir gesagt, bedeutet ursprünglich Ata'a, was wir übersetzen mit Gehorchen, bedeutet ursprünglich weich werden bzw. Sich führen lassen. Weich werden und sich führen lassen. Und da haben wir gesagt, das weist darauf hin, dass der Mensch, wenn er gehorcht, macht er nicht nur das, was von ihm verlangt ist, sondern auch er lässt sich führen von demjenigen, der ihm etwas befiehlt. Das heißt, er lässt sich formen, er lässt sich wie eine Masse, haben wir gesagt, du knetest sie so, wie du sie haben willst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas sagt, man macht es also freiwillig, nicht nur einfach dem äußeren Anschein nach. Und auch hier das Wort Istighfar, bedeutet auf Arabisch um Verzeihung bitten, hat eigentlich ursprünglich eine tiefgründigere Bedeutung. Und zwar Ghafara ist das ursprüngliche Wort davon. Ihr wisst, dass die meisten arabischen Worte sind auf 3 Buchstaben zurückzuführen. Ja? Also es ist so, man hat immer 3 Buchstaben und daraus ergeben sich viele verschiedene Worte. Und wenn man schaut, welche Worte sich aus diesen 3 Buchstaben ergeben, in diesem Fall Ghafara, dann wird einem das Wort, das eine Wort von diesen vielen Worten, einem viel klarer. Und in diesem Fall, liebe Geschwister, Ghafara bedeutet verdecken. Verdecken. Und deswegen, eine der Worte, die sich ableiten von dem Wort Ghafara, ist der im Arabischen der Helm. Der Helm bedeutet auf Arabisch Mirfar. Und das zieht man an, damit man im Krieg nicht verletzt wird. Und dieser das Vergebung, das um Vergebung bitten bedeutet auch, dass man Allah um Maghfira, um Verdeckung bittet. Was soll verdeckt werden? Ja, die Sünden sollen verdeckt werden. Dass man also nicht bloßgestellt wird. Man will, dass Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag einen nicht fragt nach den Sünden, die man gemacht hat, sondern man möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen direkt ins Paradies eingehen lässt, ohne dass irgendein anderer Mensch davon Bescheid weiß. Weil Bloßstellung wäre ja zum Beispiel, wenn jemand anderes erfährt, du hast ihm das und das angetan. Und dann weiß er das und dann wird er sein Recht einfordern. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Sache verdeckt und dem anderen das nicht sagt, sondern dem anderen von sich aus Belohnung gibt, dann sind alle zufrieden und es gibt keinen Streit und Allah wird dann, und die Leute sind damit zufrieden natürlich am Tag der Auferstehung. Und deswegen bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Verdeckung der eigenen Sünden. Und Allah sagte, solange du mich anrufst, das heißt, solange du Dua machst und solange du auf mich, solange du Hoffnung hast und die Hoffnung nicht aufgibst, weil zu unserem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden vergeben kann. Allah sagt im Koran, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah vergibt alle Sünden. Man muss ihn nur darum bitten. Und deswegen ist es eine Eigenschaft der gläubigen Menschen, diese Hoffnung niemals aufzugeben. Egal welche Sünden sie begangen haben, sie bitten Allah immer wieder um Vergebung und hoffen darauf, dass Allah einen vergibt. Und Allah sagte dann, ala ma kana minka, also egal was von dir ist, egal wie schlimm die Sünden sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt keine schlimmere Sünde als Ash-Shirk. Und trotzdem, wenn ein Christ den Islam annimmt, und die Christen sind natürlich Mushrik, ja, weil sie beten ja andere neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Dann, wenn ein Christ aber den Islam annimmt, dann Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihm alle Sünden. Ja, alle Sünden vergibt er ihm. Insofern, egal welche Sünde du als Muslim machst, sie wird nicht schlimmer sein, als das, was die Christen gemacht haben. Oder immer noch machen. Insofern, liebe Geschwister, es ist nur der Shaitan, der einen versucht, da zu beeinflussen. Und der Mensch sollte einen kühlen Kopf bewahren und das, was Allah gesagt hat, über seine Emotionen stellen. Über seine Gedanken stellen. Allah sagt im Koran, wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Dann ist es auch tatsächlich so. Und er sagt, wala ubal, Allah achtet auch nicht mehr darauf. Das wird keine Rolle spielen. Auch in der Waagschale. Es wird nicht gewogen werden. Weil du hast Allah dir vergeben. Fertig. Das einzige Problem ist mit den Sünden, die Allah dir nicht vergeben hat. Die werden abgewogen mit deinen guten Taten. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist alles, damit wir uns bewusst machen, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen ist. Und er sagt uns das, damit wir die Hoffnung nicht aufgeben und damit wir ihn immer wieder darum bitten und uns gegenseitig daran erinnern, diese Sache nicht zu vergessen. Allah sagte weiterhin, Ya ibn Adam, O Sohn Adams, also wie gesagt haben, O Mensch, selbst wenn deine Sünden so viele wären, dass sie bis zum Himmel ragen. Das Wort Anan kann bedeuten, entweder ganz oben bis zum Himmel oder kann auch bedeuten, bis zum Dach des Himmels, ja, oder bis zu den Wolken oder so weit das Auge reicht, hoch in den Himmel. Wenn du so viele Sünden hättest, die bis, wenn sie aufeinander gestartet würden, würden sie bis hoch in den Himmel ragen und du würdest danach mich um Verzeihung bitten, wieder dieses Wort Istighfar, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde dir trotzdem vergeben. Ich würde dir trotzdem vergeben. Und das zeigt uns, wie unbedürftig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Was heißt unbedürftig? Bedürftig auf Arabisch heißt Ghani. Ghani kann bedeuten, unbedürftig kann auch bedeuten reich. Und wenn wir sagen unbedürftig, dann bedeutet das, er bedarf niemanden. Das heißt, er braucht niemanden, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es für ihn auch kein Problem, die Sünden zu vergeben. Weil er hat weder mehr davon, dass er dir vergibt, noch hat er weniger davon, wenn er dir nicht vergibt. Das ist alles für Allah subhanahu wa ta'ala gleichgültig. Und deswegen ist es auch so einfach, Allahs Vergebung zu erlangen, indem er ihn darum aufrichtig bittet. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch in einem anderen Hadith in Sahih al-Bukhari mitgeteilt, dass er mit dem Menschen so umgeht, wie man über ihn denkt. Allah sagte, أنا عند ظن عبدي به فليظن بما شاء. Das heißt sinngemäß, ich werde mit meinem Diener so umgehen, wie er über mich denkt. Also soll er so denken, wie er will. Er soll denken, wie er will. Wenn er gut denkt, kriegt er Gutes. Wenn er anders denkt, kriegt er eben das andere. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Satz mit diesem Hadith Qudsi, O Sohn Adams, selbst wenn du mir entgegnen würdest, gemeint ist am Tag der Auferstehung, mit der Erde voller Sünden. Das heißt, größer kann man das also nicht ausdrücken. Mit der Erde voller Sünden oder mit fast der Erde voller Sünden. Das ist vielleicht die bessere Übersetzung. Mit fast der Erde voller Sünden. Und du würdest mich antreffen am jüngsten Tag. Das Wort jüngsten Tag steht nicht da, aber du würdest mich antreffen. Aber du hast mir nichts beigesellt. Du hast keinen Schirk begangen. Dann würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Also wissen wir, dass die einzige Sünde, die wirklich ein Problem darstellen wird für dich, Yawm al-Qiyamah, ist, wenn du ein Recht Allahs und besonders, wenn es um die Gebete geht, besonders, wenn es um Gottesdienste geht, wenn du diese nicht für ihn gemacht hast, sondern teilweise für jemand anderes oder sogar im extremsten Fall komplett für jemand anderes. Das ist ein Fall, wo du ein wirkliches Problem haben wirst, Yawm al-Qiyamah, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihn antreffst, ohne ihm vorher schon um Verzeihung gebeten zu haben, wird er dir mit Sicherheit nicht vergeben. Weil er das im Koran klipp und klar gesagt hat. Er sagte, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Was heißt Allah subhanahu wa ta'ala etwas beizugesellen? Das bedeutet, liebe Geschwister, wie ich gesagt habe, in den meisten Fällen, das ist der Schirk, der am meisten verbreitet ist, ist, dass man etwas, was Allah alleine zusteht in Bezug auf die Ibadah, jemandem anderes widmet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Egal, ob es jetzt um Dua geht oder egal, ob es um das Gebet geht, dass man teilweise vielleicht verrichtet, um gesehen zu werden, oder ob es um die Spenden geht, die man macht, um einen guten Ruf zu bekommen, oder ob es um irgendwelche anderen Arten des Götzendienstes geht. Weil das ist, was man auf Arabisch Schirk nennt. Der deutsche Begriff Götzendienst ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem Wort Schirk. Ja. Weil Schirk bedeutet tatsächlich Teilhaberei. Etwas steht Allah alleine zu und du gibst ihm einen Teil davon, einen Teil davon anderen. Götzendienst bedeutet ja, dass man Götzen anbetet. Figuren, Statuen, falsche Götter. Das ist ein Teil des Ganzen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel bei Allah subhanahu wa ta'ala schwörst, dann ist es ein Gottesdienst. Wenn du schwörst bei jemandem anders, sagst, ich schwöre bei meiner Mutter, oder ich schwöre beim Propheten, oder ich schwöre beim Bate des Propheten, oder ich schwöre bei was auch immer, das ist alles eine Form von Ashirk nach der richtigeren Ansicht und den Ulama. Und deswegen darf man das nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer schwört, soll entweder bei Allah schwören oder schweigen. Soll entweder bei Allah schwören oder schweigen. Bei anderen Briefen heißt es, wer schwört und bei jemand anderes geschwört als bei Allah, der hat Schirk begangen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man weiß, was die Rechte Allahs sind und was Gebete sind, damit man nicht versehentlich etwas für jemand anderes macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man diese Bedingung erfüllt hat, Yawm al-Qiyamah trifft man auf Allah, man hat seine Pflichten erfüllt, man hat keinen Schirk begangen, dann, welche Sünden auch immer man begangen hat, Allah wird einem mit entsprechend viel Vergebung entgegen. Das ist natürlich ein Hadith, der große Hoffnung erweckt bei den gläubigen muslimischen Menschen. Und man sollte aber wissen, dass die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich nicht widersprechen. Das heißt, wenn es Hadithe gibt, in denen überliefert wird, dass man für bestimmte Sünden zur Rechenschaft gezogen wird, dann bleiben diese Hadithe so, wie sie sind. Und wir verstehen sie so, dass Allah das Recht hat, dich für diese Sünde zur Rechenschaft zu ziehen. und danach kann er dir vergeben. Und dieser Hadith bleibt auch, wie er ist. Nicht, dass einer einen Hadith betrachtet und alle anderen Hadithe aus dem Weg räumt und sagt, aber es ist doch überliefert worden, dass der Mann, der Zina gemacht hat, wird so und so bestraft, und der Khamr Alkohol getrunken hat, wird so und so bestraft, und der Gold getragen hat, wird sein Gold in Feuer umgewandelt und er wird damit bestraft und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn Allah dir nicht vergibt, wird er dich damit bestrafen, bis du deine Strafe abgesessen hast, und dann sagt er dir, okay, den Rest vergebe ich dir. Wenn Allah subhanahu kann selbst bestimmen, wie lange er dich für diese Sünde bestraft. Zum Beispiel ist er überliefert worden, und das ist, damit wir uns bewusst machen, wie gefährlich es ist, eine Sünde zu begehen, gerade wenn es um die großen Sünden geht, zum Beispiel Az-Zakah. Az-Zakah, wer Zakah nicht bezahlt, dem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angedroht, dass er Yawm al-Qiyamah dafür bestraft wird. Aber die Strafe ist nicht irgendeine Strafe, sondern die Strafe ist, dass dieses Geld, diese Münzen, dieses Gold zum Beispiel, was du hattest, was du dafür nicht Zakat gezahlt hast, dieses wird, wa'iyadhu billah, oder Allah uns davor bewahren, wird in der Hölle erhitzt und heiß gemacht, und dann werden die Seiten des Menschen dadurch gebrandmarkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das wird 50.000 Jahre so gehen. 50.000 Jahre, wenn wir unsere Lebenszeit dazu anschauen, ist das auf einem Zeitstrahl nicht mal ein Punkt. Je nachdem, wie groß du den Zeitstrahl natürlich machst. Aber diese Zeit, die du lebst, im Vergleich zu 50.000 Jahren, ist gar nichts. Also lohnt es sich für eine Sünde, lohnt es sich für sein Geld, statt dass man einen Teil davon hergibt, auf die vorgeschriebene Art und Weise, lohnt es sich dafür, für diese halbe Stunde, Stunde, die man dafür investiert, oder zwei Stunden, lohnt es sich wirklich dafür, 50.000 Jahre bestraft zu werden? Sicherlich nicht. Aber manche Menschen verstehen nicht. Und manche Menschen lassen sich nicht ermahnen. Und manche Menschen wollen es einfach nicht machen. Oder manche Menschen glauben nicht. Oder ihr Glaube ist schwach. Und sobald sie am Tag der Auferstehung das sehen, was der Prophet ihnen angedroht hatte, dann werden sie sagen, jawohl, das, was der Prophet gesagt hatte, war die Wahrheit. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nach diesen 50.000 Jahren, das hat überhaupt nichts mit der Hölle zu tun. Das ist nur die Zeit am Tag der Versammlung. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, danach wird er sehen, entweder geht er ins Paradies oder er geht in die Hölle. Und ebenso ergeht es Pharaon. Pharaon, der war, liebe Geschwister, einer der größten Aufsässer, auch einer der größten irregeleiteten Menschen, die sich einem Propheten widersetzt haben. Und über ihn sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt schon, noch bevor der Tag der Auferstehung begonnen hat, Allah sagt über ihn, An-Naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya. Das heißt, sie werden, es geht um Pharaon und seine Herrscharen, Pharaon und seine Leute, sie werden dem Feuer morgens und abends ausgesetzt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا Das heißt, und am Tag, an dem die Stunde eintreffen wird, wird gesagt werden, lasst die Leute von Pharaon zur strengsten Strafe eingeführt werden. Und das ist ein der stärksten Beweise für Azab al-Qabr, für die Strafe im Grab. Denn wir wissen, dass der Mensch, wenn er gestorben ist, ist sein Leben noch nicht vorbei, sondern in Wirklichkeit fängt es erst richtig an. Und es ist nicht so, dass erst am Tag der Auferstehung es weitergeht, sondern sobald er gestorben ist und in sein Grab gelegt wird, da geht es schon weiter. Wenn er in sein Grab gelegt wird und die Erde über ihn zugeschüttet wird, hat er schon eine Reise durchgemacht, von oben zum Himmel und zurück. Und dann wird ihm schon die Fragen gestellt werden. Und dann wird auch sein Grab schon entweder ein Garten, der Garten des Paradieses sein, oder ein Loch der Löcher der Hölle. Und danach erst geht es weiter mit der Auferstehung, liebe Geschwister. Deswegen, der vernünftige Mensch ist derjenige Mensch, der denkt an sein Leben nach dem Tod. Und der unvernünftige Mensch, der sehr unvernünftige Mensch, ist derjenige, der sein Leben nach dem Tod vergisst, in diesem Leben lebt, als würde er immer leben, und eigentlich genau das Gegenteil macht von dem, was Hadith, was wir letzte Woche kennengelernt haben, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sei in diesem Leben wie ein Fremder oder, nee, sei sogar lieber wie jemand, der nur einen Weg überquert, kurz. Und aus diesem Hadith entnehmen wir auch, liebe Geschwister, dass der Mensch am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird. Denn Allah sagte, ثُمَّ لَقِيتَنِي, und du dann auf mich antriffst. Es wird also eine tatsächliche Begegnung stattfinden zwischen dem Menschen, dem Geschöpf und derjenige, der ihn gemacht hat. Derjenige, der ihn ins Leben gerufen hat. Derjenige, der ihn aus dem Nichts durch das Wort sei erschaffen hat. Derjenige, der dem Menschen Augen gegeben hat, Ohren gegeben hat, Augenlicht gegeben hat. Derjenige, der dem Menschen den Verstand gegeben hat. Derjenige, der dem Menschen Gesundheit gegeben hat, den wirst du, liebe Geschwister, direkt antreffen, Yawm al-Qiyam. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Und er wird dich fragen. Und dann wirst du alleine sein. Und da wird kein Mensch mit dir beistehen. Und kein Mensch wird zu dir sagen, dass ich komme, ich helfe dir. Oder ich setze mich für dich ein. Das alles gibt es nicht. Und das ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, gerade wenn es darum geht, ob man wenn man manchmal in diesem Leben Dinge tut für andere Menschen. Weil wenn man Dinge tut für andere Menschen, dann wird man am nächsten Tag, wenn man Allah davor Allah steht und man die Sache nicht für ihn gemacht hat, dann wird man sich schämen. Dann wird man sich schämen, weil dann wird einem richtig bewusst werden, wer Allah subhanahu wa ta'ala war. Und wenn man dazu wieder gehandelt hat. Und dann wird man sich bewusst werden, dass alles, was man gemacht hat für jemanden anderes außer Allah, überhaupt gar nichts zählt. Im Gegenteil, es kann sogar gegen dich sein. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Themen überhaupt, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man das, was man macht, für Allah macht. Und nicht, dass irgendjemand einem sagt, wunderbar, bravo, hast du gut gemacht. Und dass man diese Sachen macht für Allah und dass niemand einem klatscht. Und dass man sich auch gar nicht darüber freut, dass die Leute irgendwie einem gratulieren und sagen, das hast du aber gut gemacht. MashaAllah, toll, dass du da bist. All diese Sachen kann nämlich das Herz zerstören. Kann nämlich die Absicht, die man hat im Herzen, kaputt machen. Und deswegen ist das wichtigste Thema überhaupt, ist halt Ikhlas. Und deswegen hat Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dieses Buch, was wir gerade behandeln, dieses Heftchen, diese 42 Hadithe, hat er geordnet. Und der erste Hadith, den er gemacht hat, war der gleiche Hadith, mit dem auch Imam Bukhari angefangen hat. Und zwar, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Also die Taten zählen erst mit Absichten und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und auch Abd al-Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, hat in einem Buch, wo er auch Hadithe gesammelt hat über Ahkam, über Halal und Haram, hat er auch den ersten Hadith gemacht, diesen Hadith. Innama al-a'malu bin-niyat, Hadith von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala. Warum? Weil die Gelehrten verstanden haben, dass dieser Hadith so entscheidend ist und bei jeder Ibadah eine Rolle spielt. Egal welches ist. Bei jeder Ibadah. Diese Bedingung, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith gesprochen hat, ist auch im Al-Quran al-Karim. Allah sagte, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Das heißt, sinngemäß, wer auf die Begegnung mit seinem Herrn Hoffnung hat, sich darauf freut, der soll Rechtschaffenes tun und soll Allah nichts beigesellen, wenn es um die Anbetung geht. Wenn es um die Anbetung geht, al-Ibadah, dann soll Allah nichts beigesellen. In diesem Hadith freuen sich die gläubigen Menschen genauso wie durch andere Hadithe. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum bidallatihi ila yawma wajadaha. awla wajadaha. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich wirklich noch mehr über die Tauba seines Dieners, als jemand von euch, der sein Reittier verloren hat und es dann wiederfindet. Gemeint ist verloren hat, weil er hat gedacht, mitten in der Wüste, das war's. Oder dein Auto. Wenn du heutzutage in die Wüste gehst, ein paar Kilometer reinfährst und dein Auto bleibt stehen, kommst nicht mehr raus, dann, wenn dieses Auto wieder anspringt, wie du dich dann freust, weil du gerettet bist, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über die Tauba, die du machst, noch mehr als das. Und was meinst du, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich freut für dich, was dann für eine Vergebung und Belohnung auf dich wartet? Die Tauba, sagen die Gelehrten, besteht aus drei Bedingungen. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig, er sich ihm reuevoll zuwenden will, macht drei Sachen. Die erste Sache ist, er unterlässt die Sünde. Er macht nicht weiter und sagt, oh Allah, verzeih mir. Sondern er unterlässt sie. Die zweite ist, er hat vor, sie nie wieder zu begehen. Und das ist eine Sache, die nur Allah sieht. Und die dritte ist, er bereut das, was er gemacht hat. Sondern er freut sich nicht und sagt nicht, eigentlich, das war eine ganz tolle Sache. Sondern er macht sich bewusst, dass Allah dadurch zornig geworden ist. Und wenn Allah mit dir zornig ist, dann nutzt dir nichts, auch wenn die gesamte Menschheit hinter dir steht. Und manche Gelehrte erwähnen noch zwei andere Bedingungen, die für immer gelten, die eigentlich bei allen Ibadat gelten, oder kann man sagen, dass es selbstverständlich sind. Und zwar, dass man das für Allah gemacht hat. Das ist auch ganz wichtig, weil manche Menschen, sie hören auf mit der Sünde und sie machen das auch nie wieder und sie bereuen auch, dass sie es getan haben, aber nicht wegen Allah, sondern weil ein anderer Mensch zum Beispiel davon mitbekommen hat. Oder zum Beispiel, er bereut, er hat einen Zinsvertrag eingegangen und sagt, hätte ich das nicht gemacht, ich zahle mich jetzt gerade dumm und dämlich. Und dann macht er, sagt er, ich mache Tauba, ich mache das nie wieder. Das ist nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist für deinen Geldbeutel. Ja. Und deswegen, die Sache mit der Niyya ist eine schwierige Sache, das ist nicht so eine einfache Sache. Ja. Und das ist eine Sache, die kann nur Allah subhanahu wa ta'ala beurteilen, ob das wirklich für ihn aufrichtig gemacht wird. Und die fünfte Sache, die manche erwähnen, ist, dass man das rechtzeitig macht. Logisch, du musst es rechtzeitig machen, bevor du gestorben bist. Weil nach dem Tod kannst du auch noch bereuen. Und sogar wirst du auf jeden Fall noch bereuen. Oder noch bevor die Sonne im Westen aufgeht. Denn sobald die Sonne eines Tages im Westen aufgeht, wird Allah die Tauba, die Tore der Tauba schließen. Ja. Wie es im Hadith heißt, die Hijra hört nicht auf, bis die Tauba aufhört. Und die Tauba hört nicht auf, bis die Sonne im Westen aufgegangen ist. Und deswegen, das ist der endgültige Zeitpunkt. Weil wenn man so ein riesiges Wunder sieht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt hat vor über 1400 Jahren, und dann sagt man, jetzt glaube ich, oh Allah, und man sieht, das ist Zeichen, man weiß es sowieso noch ein paar Jahre und dann ist die Sache vorbei, dann ist es kein Iman mehr, der aufgrund von Reib entstanden ist. Sondern es ist ein Iman, der entstanden ist aufgrund von klaren Zeichen, die man mit eigenen Augen gesehen hat. Und dann ist es ja keine Prüfung mehr gewesen. Deswegen wird man dafür dann nicht mehr belohnt und es wird dann von einem auch nicht mehr akzeptiert werden. طيب, liebe Geschwister, machen wir an dieser Stelle Stopp. Barakallahu fikum, machen wir Pause. Dann machen wir inshallah nach der Pause weiter. Jazakallahu khairan.